dann denke ich auch in dem Moment, wo das eine Fetischisierung dieses Wortes ist, da ist es gefährlich. Aber das kann in einer historischen Situation eine Impulsgebung sein, auch dass Leute Mut fassen, aber sich selber auch nicht so in die Defensive bringen lassen. Das ist ein denkliches Moment. Das ist genau das. Das ist aber nur sehr kurz da. Ja, diese moralischen Impulse, diese drei Ebenen. Einmal die, und das sind ja Seinsebenen, sozusagen Lukács würde in seinem Entwurf zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, also die verschiedenen Seinsebenen, wo dann schließlich Ideologie eigentlich gar kein Sein, sondern eine Funktion, aber einfach kein Sein, Forschung und Ideen und sowas, aber eben kein gesellschaftliches Sein, so, obwohl sie eine Funktion eben mit Sein auch haben und das sogar stabilisieren können und so. Also in dieser ganz schwierigen Dialektik des gesellschaftlichen Seins und des Bewusstseins, was eben kein Sein ist, sonst bräuchte man die Unterschiede zwischen Sein und Bewusstsein, wie Marx, eben gar nicht zu machen, ja. Da ist es so wichtig, wie man mit Bildern umgeht. Da ist heute die Linke, und da finde ich auch diese antideutsche, die sich selbst als antideutsch bezeichnende, wie ich mir jetzt direkt sagen, Denunziationstechnik, Denunziationspraxis. Ha, da haben wir wieder strukturellen Ansatz. Und du hast das gesagt. Und Maler, das steckt ja schon drin. Und die haben, das war Zahner ja damals schon, das hat auch in der Regression auch sein Progressives. Das ist eine Sensibilität von nachgewachsenen Linken oder Leute, die vielleicht schon nicht mal mehr links sich definieren würden, da genau nach diesen Bildern und den Funktionen dieser Bilder in den, ich sage es Klassenkämpfen, wir würden niemals sagen Klassenkämpfe, aber in den klassischen Handgemengen, in den Klassenkämpfen zu schauen und das auch tendenziell auseinanderzuhalten. Das Unglück ist, dass wenn man eben nicht theoretisch zwischen den Seinsebenen immer wieder analytisch zu unterscheiden lernt, das ist eine Frage, ob man dialektisches Denken lernt oder ob man Dualismen einfach sich weiter bewegt, entweder oder und so. Für der Freund meines Feindes ist mein der Feind meines Feindes ist mein Freund und diese Dualismen und Umkehrschlüsse, ja, wer, also der Grundumkehrschluss in dieser anti-antideutschen Dualität ist meines Erachtens der, es gibt ungefähr, denke ich, ich weiß nicht, wie man es philologisch bezeichnet, es ist einfach unlogisches Denken, Unschutzlogik, würde ich mal sagen, es gibt und gab im Judentum immer schon Kapitalisten. Also es gibt eine bestimmte Verbindung historisch zwischen Kapitalismus und, oder Genesis, Kapitalismus, Bürgertum, Bourgeoisie, sozusagen Geldmenschentum, Geldsystem, Kapitalismus und Judentum. Die gibt es. Umkehrschluss ist also, wenn du, und das sind jetzt zwei Verschiebungen davon aus möglich, also entweder, das wäre Rebsmann-Bourgeoisie, also wer was gegen das Bürgertum, gegen den Kapitalismus sagt oder will, ist Antisemit. Ist gegen die Juden, ist also angesehen. Das ist im Moment die Argumentationslinie, die Umkehrschlusslogik der Rentner-Bourgeoisie. Oder genau andersrum, mit anderen Vorzeichen, ja, wer der verkürzte Antikapitalismus, ja, wie wir jetzt zum Beispiel wie Wolfsohn, ein Rechter Bundeswehr jetzt bei Mütterferien sozusagen nachgewiesen hat, wo der sogar sehr schnell sagen kann, hier haben wir antisemitische Klischees, wie Mütterferien jetzt wortradikal gegen das Kapital oder gegen Kapitalisten oder sowas, ja, da hat sie voll diese ganzen Stereotypen wieder drin, ja. Das wäre der andere Umkehrschluss. Und genau diese Umkehrschlusslogik kann eigentlich nur durch theoretische Arbeit in der Linke immer wieder aufgelöst und immer wieder verhindert werden, damit es eine richtige, historisch und sachlich richtige, du musst nicht, es ist schlimm genug, wenn es Knast und diesen totalen Staatstendenz in der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland gibt. Es ist schlimm genug, da braucht man das nicht, weil es Reformnazitum nach wie vor auch gibt und Konditivität, jeden Bruch wegzudefinieren, wie das die RAF dann am Schluss getan hat, tendenziell oder zum Teil wirklich, auch die Meinung, und sagen, das ist Faschismus, das ist das Nazitum, das ist, oder, ja, ich habe mich jetzt gerade schief verheddert, also auch schwierige Schwung, die man sich denkt.